Fürstin, beruhige dich, fürcht es nimmermehr, dass der Vater das Volk deinem Arm sie entreiße. Du gehst, ich will ihn hier erwarten. Ich weiche nicht von dir, auch hier, mögst du mich hören. Aber bam, hier zum Hohn will dich morden, vor meines Zolls gerechter Wut kann nichts ihn mehr beschützen. Bedenk in alle guten Namen, ist mein Vater. Dein Vater, ein Unmensch Ja, mein Vater ist hier, und dein Vater, den ich liebe. Dein Vater, und Yeah.